Wie sich der Mensch in der Gesellschaft anpasst. Die neue Verhaltensökonomik. Elisabeth Nölle-Neumann hatte mit ihrem Bild von der Schweigespirale einen wichtigen Grundsachverhalt menschlichen Verhaltens beschrieben und mit der Diagnose des doppelten Meinungsklimas den Spannungsbogen zwischen Medien, Welt und Wirklichkeit dargestellt. Vieles von dem, was sich in der Medienforschung an Erkenntnissen ergibt, passt auch zu neueren Theorien über die Urteilsbildung und die Entscheidungsfindung von Menschen. Die klassische Ökonomie wird beherrscht vom Bild des Homo economicus, der auf der Grundlage einer stabilen und logisch konsistenten Präferenzstruktur rationale Entscheidungen trifft, die allesamt so durchdacht sind, dass sie zueinander passen und der auf diese Art seinen Nutzen maximiert. Dieses Bild trägt weit für die Analyse wirtschaftlichen Verhaltens und für die Konstruktion tragfähiger Wirtschaftssysteme. Es hat insoweit einen anhaltenden heuristischen Nutzen. Das Modell kann auch menschliches Individualverhalten in gewissen Grenzen vernünftig erklären. Das Modell des Homo economicus wird aber überfordert, wenn es zu einer umfassenden Theorie des menschlichen Verhaltens ausgedehnt wird. Diese Tendenz haben oft jene, für die die ganze soziale Welt nur aus Ökonomie besteht. Das Verhalten des Menschen mag durchaus häufig rational sein. Und möglichst viel Rationalität, sprich Widerspruchsfreiheit, macht das Entscheidungsverhalten durchschnittlich auch besser, im Sinne von vorteilhafter. Als Prognosefaktor für das individuelle Verhalten in einer bestimmten Situation eignet sich die Rationalitätsannahme indes häufig nicht. Falsch ist es aber, beide Ansätze gegeneinander auszuspielen. Sie haben beide ihren heuristischen Wert, solange man sie nicht überfordert. Der Psychologe Daniel Kahneman wurde bekannt für seine Experimente zum menschlichen Entscheidungsverhalten. Diese relativierten die Rationalitätshypothese und schränkten ihren Geltungsbereich ein. Er erhielt dafür 2002 den Wirtschaftsnobelpreis. In seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« stellt er die Summe seiner Erkenntnisse dar und ordnet sie ein in einen größeren Zusammenhang. Gleich in der Einleitung schlägt er die Brücke zu den Medien. Zitat: Menschen neigen dazu, die relative Bedeutung von Problemen danach zu beurteilen, wie leicht sie sich aus dem Gedächtnis abrufen lassen. Und diese Abrufleichtigkeit wird weitgehend von dem Ausmaß der Medienberichterstattung bestimmt. Häufig erwähnte Themen ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich, während andere aus dem Bewusstsein verschwinden. Andererseits entspricht das, worüber die Medien berichten, ihrer Einschätzung dessen, was die Öffentlichkeit gegenwärtig bewegt. Es ist kein Zufall, dass autoritäre Regime unabhängige Medien unter erheblichen Druck setzen. Da das Interesse der Öffentlichkeit am leichtesten durch dramatische Ereignisse und Stars geweckt wird, sind mediale Fressorgien weit verbreitet. Über höchst wichtige, aber langweilige Themen, wie etwa sinkende Bildungsstandards oder die Überinvestition medizinischer Ressourcen im letzten Lebensjahr, wird dagegen kaum berichtet. Zitat Ende. Da nun wiederum die Medien selber Nachrichten nicht nach objektiven Kriterien selektieren, sondern ihre eigene Agenda haben, gibt es im Zusammenwirken zwischen selektiver Berichterstattung und beeinflussbarem Publikum ein Feld breiter Gestaltungsmöglichkeiten. Da mag es eher ein Zufallsergebnis sein, dass die Menschen aus den Medien ein zutreffendes Bild von den berichteten Sachverhalten im Besonderen und der Welt im Allgemeinen entwickeln. Kahneman unterscheidet beim menschlichen Entscheidungsverhalten zwischen System 1 und System 2. Das System 1 entscheidet intuitiv und spontan, auf der Basis von angeborenem Vorwissen, Assoziationen und Erfahrungen. Zitat: Tatsächlich hat ein Großteil dessen, was wir falsch machen, seinen Ursprung im System 1. Aber System 1 ist auch der Ursprung der meisten Dinge, die wir richtig machen. System 1 registriert die kognitive Leichtigkeit, mit der es Informationen verarbeitet, aber es erzeugt kein Warnsignal, wenn es unzuverlässig wird. Intuitive Antworten fallen uns schnell ein und wirken in hohem Maße überzeugend, ganz gleich, ob sie sich erworbenen Fähigkeiten oder Heuristiken verdanken. Zitat Ende. Das System 2 dagegen erfordert bewusstes und anstrengendes Denken. Es arbeitet langsamer, aber auch zuverlässiger und ist das eigentliche Instrument rationalen Denkens. Mit System 2 kann man jene intuitiven Fallen vermeiden, in die man leicht rennt, wenn man dem automatischen System 1 seinen Lauf lässt. Dazu führt Kahneman als Beispiel unter anderem folgende Denkaufgabe an. Ein Schläger und ein Ball kosten 1,10 Dollar. Der Schläger kostet 1 Dollar mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? 10 Cent ist die spontane intuitive Antwort des Systems 1. Sie ist falsch. Die richtige Antwort ist 5 Cent. Dann nämlich ist der Schläger mit einem Preis von 1,05 Dollar um 1 Dollar teurer als der Ball. Diese Denkaufgabe haben viele tausend Studenten beantwortet und über 50% der Studenten der drei Elite-Universitäten Harvard, MIT und Princeton gaben die falsche Antwort. Sie waren der intuitiven Leichtigkeit des Systems 1 zum Opfer gefallen und hatten es vermieden, das anstrengende System 2, das bewusstes Nachdenken erfordert, in Gang zu setzen. Medien sprechen vorwiegend das System 1 an, denn sie wollen es dem Publikum ja leicht machen, indem übermäßige Anstrengung vermieden wird. Da ist es umso schwerwiegender, dass das intuitiv Einleuchtende mit schweren Irrtümern verbunden sein kann. Entscheidend für den Eindruck auf den Menschen ist nämlich nicht die Wahrheit, sondern die überzeugende Geschichte, die sich umso leichter stricken lässt, je dürftiger die Informationen sind. Zitat: Die Konsistenz der Informationen, nicht ihre Vollständigkeit, ist das, was für eine gute Geschichte maßgeblich ist. Tatsächlich ist es so. Es ist leichter, das, was man weiß, in ein konsistentes Muster einzupassen, wenn man wenig weiß. Zitat Ende. Das ist wohl richtig. Drei Punkte, die auf einem Blatt zufällig verteilt sind, kann man ohne weiteres zu einem Bild des Osterhasen, einer glücklichen Kuh oder eines Atomkraftwerks verbinden. Sind dort 300 Punkte zufallsverteilt, so ist das schon viel schwieriger. Das irrtumsanfällige System 1 reagiert intuitiv auf bestimmte Anordnungen von Informationen und zieht daraus automatische Schlussfolgerungen, die von der Art der Anordnung abhängen. Kahneman kategorisiert dazu als die wichtigsten Effekte Priming und Framing. Der Priming-Effekt knüpft an Assoziationsketten an. Essen erweckt die Assoziation von Suppe, waschen die Assoziation von Seife. Ein wichtiger Priming-Effekt ist die Ankerung. So treibt die Erwähnung hoher Zahlen nachfolgende Schätzungen in die Richtung hoher Zahlen. Deshalb fangen Autoverkäufer immer beim teuersten Modell an, und das mittelteure Modell wirkt dann schon vergleichsweise günstig. Zitat: Die psychologischen Mechanismen, die Ankereffekte erzeugen, machen uns viel empfänglicher für Suggestionen, als es den meisten von uns lieb ist. Zitat Ende. Der Framing-Effekt dagegen stellt auf Entscheidungsfelder ab. In einem engen Framing entscheide ich zum Beispiel, ob der neue Wagen einen Diesel- oder einen Benzinmotor haben soll. In einem weiten Framing würde ich die Frage stellen, ob zur Befriedigung meiner Verkehrsbedürfnisse überhaupt ein Auto nötig ist oder ob ich nicht besser mit einer BVG-Monatskarte, einer Bahncard 50 und der gelegentlichen Nutzung eines Leihwagens bedient wäre. Es gibt nicht nur enges und weites Framing, sondern auch emotionales Framing, je nach dem Wechsel des Erlebnisumfeldes und den herrschenden emotionalen Einflüssen. Eine wirklich rationale Entscheidungstheorie setzt eigentlich voraus, dass Framing keinen Einfluss auf die Entscheidungen hat. Das ist aber nicht der Fall. Darum sind auch die vielfältigen Entscheidungen des einzelnen Menschen niemals wirklich konsistent und zudem durch das richtige Framing in hohem Maße steuerbar. Man könnte auch sagen, manipulierbar. Mit dem richtigen Priming und Framing beeinflusst man Urteile und Entscheidungen von Menschen, ohne dass diese sich dessen voll bewusst werden müssen bzw. bewusst werden können. Hier liegen eine große Macht und Versuchung für die Medien und für die Politik, diese Effekte in ihrem Sinne zu nutzen. Und das geschieht ja auch. Der Verhaltensökonom Richard Thaler und der Jurist Cass Sunstein haben dazu ein Buch geschrieben und darin eine Systematik entwickelt, wie man die Effekte des Primings und des Framings politisch zur Beeinflussung der Meinungsbildung und des Verhaltens der Menschen benutzen kann. Das ist zwar das Gegenteil des mündigen Bürgers, nämlich eine intelligente Art staatlicher Bevormundung, aber Sunstein und Thaler bekennen sich dazu. Zitat: Paternalismus ist wichtig, weil es unserer Überzeugung nach für Entscheidungsarchitekturen legitim ist, das Verhalten der Menschen zu beeinflussen, um ihr Leben länger, gesünder und besser zu machen. Zitat Ende. Durch die Art der Fragestellung und der Formulierung von Alternativen soll man den Menschen einen Nudge, also einen Schubs in die richtige Richtung geben. Sunstein und Thaler unterscheiden Eakins, das ist der Homo economicus der Wirtschaftstheorie, und Humans, das ist der wirkliche Mensch, der vorwiegend von System 1 gesteuert wird. Den Humans unterlaufen vorhersehbare Irrtümer, von denen Sunstein und Thaler zwei hervorheben. Die sogenannte Planning Fallacy, die systematische Tendenz, den Aufwand zu unterschätzen, der nötig ist, um ein Projekt zu Ende zu bringen. Das Phänomen Status Quo Bias, eine Art Trägheit. Menschen neigen dazu, den Status Quo jedweder Veränderung vorzuziehen. Bei der Wahrnehmung und Urteilsbildung des Menschen spielt nicht nur die zufällige Verankerung seiner Wahrnehmung eine Rolle, das Priming, sondern auch die ebenfalls zufallsbedingte Verfügbarkeit von Informationen und schließlich die Frage, ob diese Informationen überhaupt repräsentativ sind oder nicht. Das führt zu Fehlwahrnehmungen, etwa von Risiken. Und diese Fehlwahrnehmungen können Einfluss auf die Politik nehmen, weil Regierungen sich bei der Verteilung ihrer Ressourcen wahrscheinlich stärker an den Ängsten der Menschen als an den tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten orientieren. Wem fielen da nicht Fukushima und die deutsche Energiewende ein? Sunstein und Thaler folgern daraus etwas naiv: Sowohl private als auch politische Entscheidungen können verbessert werden, wenn man es schafft, die Wahrnehmung ein wenig stärker in Richtung der realistischen Wahrscheinlichkeit zu lenken. Ich nenne diese Folgerung deshalb etwas naiv, weil auch Politiker vor Wahrnehmungsfehlern nicht gefeit sind. Überdies können die von Sunstein und Thaler beschriebenen Mechanismen auch dazu verwendet werden, die Meinungsbildung der Öffentlichkeit zu manipulieren. Die menschliche Irrtumsanfälligkeit wird dadurch unterstützt, dass der Mensch die eigene Leistungsfähigkeit durchweg unrealistisch positiv sieht. Sunstein und Thaler zitieren Studien, wonach 90% der Autofahrer und 94% der Professoren glauben, sie seien besser als der Durchschnitt. Weil Menschen sich aufgrund ihrer Selbstüberschätzung oft vormachen, sie seien vor Schaden gefeit, Zitat, versäumen sie in der Regel auch, sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Zitat Ende. All dies trägt bei zur Erklärung des Framing-Effekts, der deshalb eintritt, Zitat, weil Menschen ihre Entscheidungen oft gedankenlos und eher passiv fällen. Ihr reflektierendes System, gemeint ist das System 2 im Sinne von Kahneman, fragt nicht, ob die Antwort oder Entscheidung eine andere gewesen wäre, wenn die Frage anders gelautet hätte. Zitat Ende. Da die Menschen diesen Widerspruch zumeist nicht einmal merken, können sie ihn natürlich auch nicht auflösen. Sie sind also unbewusste Opfer des Suggestivcharakters der jeweiligen Fragestellung oder der Präsentation von Alternativen und können hierdurch auch bis zu einem gewissen Grade gelenkt werden. Die Entscheidungen der Menschen werden wesentlich von sozialen Einflüssen, darunter vor allem vom Gruppenzwang geprägt. Ein besonders erschreckendes Beispiel dafür war 1978 der Massenselbstmord der tausendköpfigen Sekte von Jim Jones. Berühmt und beklemmend sind die Experimente von Solomon Asch und Muzaffar Sherif aus den 30er und 50er Jahren. Wenn die Testpersonen auf sich gestellt waren, gaben sie bei einfachen visuellen Wahrnehmungstests zumeist die richtigen Antworten. Waren sie aber in Gruppen, dann neigten sie eher der herrschenden Gruppenmeinung zu, auch wenn diese erkennbar falsch war. Das war kein Opportunismus, sie glaubten das wirklich. Dabei, Zitat, legen neuere Untersuchungen des Forschungszweigs Neuroimaging den Schluss nahe, dass Menschen in solchen Experimenten nicht nur vorspielen, sie seien der gleichen Auffassung, sondern die Dinge wirklich so sehen wie alle anderen. Zitat Ende. Der Klassiker ist die Untersuchung des autokinetischen Effektes durch Sherif 1935. Wenn in einem dunklen Raum ein fixer Lichtpunkt auf die Wand projiziert wird, macht dieser mit der Zeit auf den Betrachter den Eindruck, als würde er sich bewegen. Tatsächlich steht er natürlich still, aber das Augenzittern des Menschen führt im Dunkeln zu dieser optischen Täuschung. Einzeln befragt, machten die Testpersonen ganz willkürliche und widersprüchliche Angaben über die Art der Bewegung des Punktes. Ihre Angaben näherten sich aber an, wenn sie als Gruppe befragt wurden oder sich öffentlich festlegen mussten. Ein immanenter Gruppenzwang führte offenbar zur Angleichung der Aussagen innerhalb der Gruppe. Eine andere Versuchsgruppe konnte dagegen zu einer ganz anderen gruppenintern angeglichenen Aussage kommen. So lässt sich erklären, dass dieselben Sachverhalte zwischen sozialen Gruppen bis hin zu ganzen Nationen sehr unterschiedlich bewertet werden. Die Meinungen bilden sich häufig zufallsbedingt und womöglich, wie im Falle des angeblich tanzenden Punktes, sowieso fern von der Realität. Aber der Gruppendruck, zu einer gemeinsamen Meinung zu kommen, ist offenbar für das Empfinden des Menschen wichtiger als die Wahrheitsfindung. Der Hang zur Bildung einer konformen Gruppenmeinung ist zwar ausgeprägt und offenbar in den menschlichen Instinkten angelegt. Ihr Inhalt aber ist durchaus offen. Individuen, die sich durch die abweichende Meinung der Mehrheit nicht beeindrucken lassen und entschlossen auftreten, können die Mehrheitsmeinung der Gruppe und ihre Verhaltensrichtung durchaus beeinflussen. Das gilt in privaten Zusammenhängen ebenso wie bei öffentlichen Debatten. Das gruppenkonforme Verhalten wird durchweg gar nicht als taktisch oder opportunistisch erlebt. Vielmehr identifizieren sich bei den erwähnten Tests die Gruppenmitglieder auch inhaltlich mit der Gruppeneinschätzung und hielten sie auch dann für die Wahrheit, wenn sie einzeln befragt wurden. Das galt, Zitat, sogar noch ein Jahr später und auch dann noch, wenn sie neuen Gruppen zugeteilt wurden, deren Mitglieder anderer Meinung waren. Bezeichnenderweise wurde ein solches Gruppenurteil auch von späteren Generationen übernommen. Hier kann man sehen, warum viele Gruppen dem sogenannten kollektiven Konservativismus zum Opfer fallen. Zitat Ende. Sherif hatte an diesen Experimenten auch deshalb ein so großes Interesse, weil er erklären wollte, wie es zur Meinungsbildung in einer Diktatur wie dem Nationalsozialismus kam. Dabei ist auch ein Phänomen entscheidend, das uns bereits bei der Beschäftigung mit der Schweigespirale begegnet ist, die pluralistische Ignoranz. Zitat: Die meisten von uns wissen gar nicht, was andere Leute denken. Dennoch folgen wir Traditionen oder Bräuchen nicht etwa, weil wir sie mögen oder zumindest für vertretbar halten, sondern einzig und allein deswegen, weil wir meinen, dass unsere Mitmenschen sie mögen. Zitat Ende. Darum legen Diktaturen so viel Wert darauf, nicht deutlich werden zu lassen, was die Mehrheit wirklich denkt. Zwei Beispiele zeigen, wie suggestiv die Mehrheitsmeinung auf die eigene Meinungsbildung wirken kann. Alleine befragt, wählten nur 12% der Probanden aus 5 denkbaren Antworten zum drängendsten Problem der USA die Antwort aus, dies seien subversive Aktivitäten. Wenn aber die Gruppenmehrheit diese Meinung vertrat, schlossen sich 48% der Befragten dieser Auffassung an. Alleine befragt, stimmten nur 19% der Probanden der folgenden Ansicht zur Meinungsfreiheit zu. Die freie Meinungsäußerung ist eher ein Privileg als ein Recht, und es ist vertretbar, dass sie eingeschränkt wird, wenn eine Gesellschaft sich bedroht fühlt. Wurden die Befragten aber mit der einhelligen Meinung von 4 Menschen konfrontiert, stimmten 58% dieser Meinung zu. Diese Anpassungsfähigkeit zeigen Menschen ganz ohne Sanktionen, Diktatur oder Gewaltherrschaft. Offenbar allein getrieben durch den Instinkt, nicht vereinzelt und sozial isoliert zu werden. Sunstein und Thaler folgern, sozialer Druck bringe den Menschen offenbar dazu, Zitat, selbst ziemlich merkwürdige Ansichten zu akzeptieren und sogar danach zu handeln. Zitat Ende. Der Österreicher Johannes Werner Günther, Jahrgang 1918, sagte über seine Erfahrungen in der Nazizeit und als Soldat im Krieg: Wenn man Menschen manipulieren will, muss man ihnen Angst machen, die Informationen wegnehmen und das Denken verbieten. Das war alles eine Art Gehirnwäsche. Diese Erkenntnis kann man nicht nur nutzen für den von Sunstein und Thaler propagierten Schubs in eine bessere Richtung. Sie ist gleichzeitig niederschmetternd für die Beurteilung der Verlässlichkeit der Menschen, wenn es wirklich sozialen Gegenwind gibt oder handfeste Nachteile drohen. Neuere Forschungen zeigen, dass die soziale Beeinflussbarkeit, die den Menschen so anfällig gegen die Manipulation seiner Einstellungen und Urteile macht, im Hirn fest verdrahtet ist. Setzt man diesen Teil des limbischen Systems außer Funktion, werden die Urteile der Menschen gegen soziale Einflüsse immun. Kultur und Politik können stark durch Konformismus beeinflusst werden. So wird beispielsweise die Auswahl von Musik stark davon bestimmt, was angeblich populär ist. Das Essverhalten ist sozial ansteckend und selbst beim Steuerzahlen werden die Leute ehrlicher, wenn sie glauben, dass die meisten anderen auch steuerehrlich sind. Auf diese Weise werden gruppenbezogene Verhaltensweisen zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, die sich im Positiven wie im Negativen stabilisiert. Es wird so erklärlicher, weshalb sich Gruppen, Gesellschaften und Völker in bestimmter Weise stabil voneinander unterscheiden können. In einem Volk, wo kaum jemand steuerehrlich ist, wie bei den Griechen, wird der fortlaufende Betrug am Staat dadurch stabilisiert, dass die anderen es genauso machen. In einem Land wie Schweden dagegen, wo die meisten glauben, dass alle anderen ihre extrem hohen Abgaben ehrlich bezahlen, werden sie das auch selber tun. Sunstein und Thaler sehen grundsätzlich drei Möglichkeiten sozialer Einflussnahme, die für die von ihnen propagierten Schubser in die richtige Richtung eingesetzt werden können: Information, Gruppenzwang und Priming, bei ihnen Bahnung genannt. Aber sie stellen nicht in Abrede, dass diese Möglichkeiten auch für schlechte Zwecke missbraucht werden können. Auch David Brooks bezieht sich in seinem Buch »Das soziale Tier« zentral auf die Erkenntnisse der Verhaltensökonomik. Er erklärt Kulturen als emergente Systeme, in denen sich über Aktionen von Millionen von Individuen auf dem Wege sozialer Ansteckung bestimmte Verhaltensmuster herausbilden, die von den Individuen nachfolgender Generationen verinnerlicht werden, ohne dass dazu eine bewusste Entscheidung notwendig wäre. Auch Armut und Unbildung können kaum isoliert bekämpft werden, sondern nur, indem sich zu der Kultur, aus der sie erwachsen, eine Gegenkultur entwickelt. Die kolossale prägende Kraft, die unterschiedliche Kulturen von Ethnien, etwa als Schwarzer, Muslim oder Zigeuner, auf das Verhalten der Menschen haben, zeigt sich auch in den Präferenzen beim Lebensstil und dem daraus folgenden Konsumverhalten, sodass auch Verkaufs- und Marketingstrategien, wenn sie erfolgreich sein wollen, die Realität der kulturellen Unterschiede zwischen Ethnien zugrunde legen müssen. Das erlebte Gefühl der Gemeinsamkeit ist für die Bildung und den Zusammenhalt von Gruppen sehr wichtig und wird durchweg als äußerst positiv erlebt. Das erklärt nicht nur das Verhalten der Fußballfans in der Fankurve, sondern unter anderem auch die Wirkungen und die innere Logik des militärischen Drills. Die Bedeutung der Gruppe für den Menschen ist aber auch der Grund dafür, dass der Gruppenzwang Verstand und Einsicht besiegen kann. So gefährlich Emotionen für die Bildung von Urteilen und Meinungen auch sein mögen, so sind sie gleichwohl unentbehrlich. Eine Argumentation nur auf der Basis der Rationalität, System 2 in Kahnemans Diktion, kann zu einer Begrenzung der Weltsicht führen, die Emotionen und Vorstellungskraft unterbewertet und so eine verkürzte Sicht sowohl der Welt als auch des Menschen bewirkt. Die Wahrheit ist, den Antrieb, den Lebenswillen, seine Weltsicht und alles, was ihn bewegt, nimmt der Mensch aus seinen Emotionen und damit aus dem stammesgeschichtlich ältesten Teil seines Hirns, im weiteren Sinne also dem System 1. Seinen Erfolg als Gattung verdankt er aber seiner Fähigkeit, formal zu denken, also dem System 2, mit dessen Hilfe er immer Innovationen schafft, vom Faustkeil über Feuer und Rad bis zur modernen Wissenschaft und flexibel neue Strategien zur Lösung bislang unbekannter Probleme entwickelt. Verkürzt könnte man sagen, der Mensch verdankt seinen Evolutionserfolg der Rationalität des Systems 2. Aber sein innerer Antrieb benutzt die Ratio allenfalls als Werkzeug. Niemals kann das Werkzeug an die Stelle des Antriebs treten. Um ein nur leicht schiefes Beispiel zu nehmen, die Ingenieurskunst und Fertigungstechnik eines Porsche 911 verdanken sich dem System 2. Aber die Idee, solch ein Auto bauen zu wollen und der Wunsch, damit zu fahren, stammen eindeutig aus dem System 1. Die Erkenntnisse aus den unterschiedlichen Blickwinkeln dieses Kapitels lassen sich zu folgenden Kernaussagen verdichten. Die Meinungsbildung des Einzelnen ist ebenso wie die Bildung und Weiterentwicklung der öffentlichen Meinung in vieler Hinsicht sozial vermittelt. Die meisten Menschen hassen es, wenn sie sich auch nur durch eine abweichende Meinung von anderen isoliert fühlen. Die meisten Menschen nehmen Mehrheitsmeinungen von Gruppen, denen sie angehören, auch gegen besseres Wissen an. Sie gehen in der Verinnerlichung sogar häufig so weit, dass sie die angenommene Meinung für ihre eigene halten. Auch außerhalb des eigenen sozialen Umfeldes ist es den meisten Menschen wichtig, sich im jeweils vermuteten Mainstream der öffentlichen Meinung sicher aufgehoben zu fühlen. Die Wahrnehmung dessen, was als Mehrheitsmeinung bzw. als Meinung von Meinungsführern gilt, ist auf den meisten Gebieten den meisten Menschen unmittelbar kaum möglich. Sie sind hier weitgehend von der Vermittlung durch die Medien abhängig. Die Medien wiederum vermitteln in der Regel kein objektives Bild der Wirklichkeit. Sie könnten auch beim besten Willen immer nur einen subjektiven Ausschnitt der Wirklichkeit darstellen. Aber sie haben zudem meistens eine eigene Weltsicht und daraus folgende Agenda, die durchweg deutlich links vom Publikum angesiedelt ist. Da die Politik in der Tendenz eher den Medien folgt als umgekehrt, da das Bild der Politik dem Publikum vorwiegend über die Medien vermittelt wird und da die Medien bei der Darstellung der Welt tendenziell der eigenen Agenda folgen, ergibt sich daraus für die Gesellschaft insgesamt eine sachte, aber säkulare und anhaltende Bewegung nach links. Diese tendenzielle Linksbewegung findet in gewissen sprachlichen Mustern, zu denen ich im nächsten Kapitel komme, einen anschaulichen Ausdruck.